Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Heute ist der 7. Mai und gestern haben die Matheprüfungen bei uns stattgefunden. Matheprüfung für die Fachhochschulreife, das bedeutet, wir haben einige Klassen, die die Fachhochschulreife machen und einige Bildungsgänge davon müssen auch eine Matheprüfung machen. Andere, denen ist das freigestellt in der Fachhochschulreife. Da sieht man auch mal wieder, wie komplex so die einzelnen Bildungsgänge im Berufsschulbereich sind, beziehungsweise in der beruflichen Bildung. Ist ja nicht nur die Berufsschule, sondern es gibt ja auch noch andere Ausbildungsgänge. Und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten einer Bildungsgangkonferenz zu sagen, nein, die Matheprüfung ist hier nicht notwendig, weil wir prüfen das in einem anderen Fach schon ab. Da gibt es also mathematische Inhalte in einer anderen Prüfung, die denen in dieser Matheprüfung gleich sind und deshalb gibt es dann eine Möglichkeit, dass die Bildungsgangkonferenz sagt, nein, wir machen keine Matheprüfung. Ja, warum erzähle ich das so ausführlich? Es liegt einfach daran, dass wir in diesem Jahr erstmalig zwei Klassen weniger geprüft haben in Mathematik, nämlich die chemisch-technischen Assistenten und die informationstechnischen Assistenten, die bei uns eine Ausbildung machen, die mussten keine Matheprüfung machen. Das hat uns insofern jetzt auch ein bisschen in die Karten gespielt, weil dadurch auch die Prüfgruppen deutlich kleiner geworden sind und deshalb nicht so viel organisiert werden musste für die einzelnen Gruppen an der Schule. Wir sind weiterhin bei unserem Konzept, so ungefähr maximal 8-9 Personen pro Raum. Und die Prüfung wurde dann über 3 Stunden geschrieben, 3 Zeitstunden. Es gab 3 große Aufgaben. Wir haben uns bei uns an der Schule für die Bereiche Analysis, also sowas wie Ableitungen, Hoch- und Tiefpunkte, Optimierungsprobleme und im zweiten Bereich exponentielles Wachstum und Zerfall mit Hilfe von Exponentialfunktionen, die gerade in dieser Zeit ja oder im Rahmen von Corona nochmal eine besondere Bedeutung oder ein größeres Interesse nochmal hervorgerufen haben. Ja, wir haben es aber jetzt nicht in die Prüfung eingebunden, haben aber tatsächlich überlegt, soll man das in Zukunft mal machen oder nicht? Also sicherlich gäbe es da den ein oder anderen Aspekt, den man interessanterweise mal betrachten könnte. Der dritte Bereich ist dann Vektorrechnung bzw. analytische Geometrie. Ja, die Schüler haben dann die Aufgaben bekommen und bearbeitet. Das lief alles wie gewohnt. Es gab keine größeren Schwierigkeiten. Mittlerweile sind die Schüler und Schülerinnen auch in einem Modus, sie haben jetzt schon einige Prüfungen absolviert und kennen sich jetzt so langsam aus, wie das alles so abläuft, worauf man achten muss und so weiter. Ja, dann haben wir uns beschlossen, dann uns direkt nach der Prüfung als Mathelehrer auch mit den Korrekturen zu beschäftigen und auch zusammenzusetzen. Natürlich unter Einhaltung jeweils wieder der Abstandsbedingungen haben wir uns in einem Raum versammelt. Wir waren auch nur zu dritt, haben dann einen großen Raum gefunden, wo wir das jeweils durchführen konnten. Hintergrund ist, da die Prüfung von einigen Kollegen zusammengestellt wurde, konnten dann eben die Prüfungen auseinandergerupft werden und jeder korrigiert seinen Teil. Das war der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass wenn wir eine 5, also eine mindestens mangelhafte Leistung feststellen, muss das auch noch ein zweiter Kollege gegenzeichnen, dass man sieht, das wurde zumindest von 2 Mathelehrern als nicht mehr ausreichend befunden. Und ja, das ist in diesen kontaktarmen Zeiten alles immer ein bisschen schwieriger und deswegen haben wir das dann an diesem Tag alles erledigt. Das war auch soweit ganz gut. Das hatten wir dann also in einigen Stunden dann soweit fertig. Und zumindest für meine Klasse kann ich sagen, dass es keine großen Überraschungen gab. Das, was jeweils als Vornote schon einmal erreicht wurde, hat sich nicht weiter geändert. Also sowohl weder nach oben noch nach unten. Ja, damit gibt es dann eine vorläufige Abschlussnote, nennt sich das Ganze. Und die Schüler haben dann noch die Möglichkeit zu sagen, nein, das ist jetzt aber nicht dem gerecht geworden, was ich eigentlich kann. Und haben noch die Möglichkeit, eine mündliche Prüfung zu machen. Früher gab es mal eine zwangsläufige mündliche Prüfung, wenn es zum Beispiel Abweichungen gab. Also wenn die Vornote und die Prüfungsnote 2 Noten abgewichen sind, dann musste man eine mündliche Prüfung machen. Zumindest bei uns, NRW, Fachhochschulreife, muss man ja mal dazu sagen, ist das nicht mehr der Fall. Und deshalb ist die freiwillig, beziehungsweise so mittelfreiwillig, wenn es dann mangelhafte Leistungen sind. Denn in diesem Falle muss man eventuell ja dann eine mündliche Prüfung machen, um irgendwie noch den Abschluss zu bekommen. Wenn also der Abschluss gefährdet ist, dann ist das ja fast eine zwangsläufige Geschichte, dass man da noch eine Prüfung machen muss. Ja, das waren die mündlichen Prüfungen und die schriftlichen Prüfungen im Fach Mathematik. Damit bin ich auch für heute dann erstmal wieder durch mit einem kleinen Zwischenbericht. Im Moment, nochmal so als kleine chronistische Information, gibt es wieder Lockerungsbestrebungen in den einzelnen Bundesländern. Das hörte sich erstmal sehr weitreichend an. Ich bin aber trotzdem mal gespannt, weil es dann doch so einigen Planungen widerspricht, die wir jetzt im Moment durchführen. Bleibt also alles so unklar und ungenau wie zuvor und ja, wir warten einfach mal ab. Ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal wieder alles Gute, wascht euch die Hände, haltet Abstand voneinander und bleibt zu Hause. Wir hören uns. Bis dann und tschüss.